Die lebenslänglichen Haftstrafen, die heute in Bukarest das oberste Militärgericht gegen die vier engsten Mitarbeiter des früheren Diktators Nicolae Ceausescu aussprach, haben bei den Rumänen bei weitem nicht jene Emotionen ausgelöst wie seine Hinrichtung Ende Dezember letzten Jahres. Dafür gibt es einige Gründe. Die politische Vergangenheitsbewältigung ist nämlich nur eine und wahrscheinlich im Augenblick auch nicht die wichtigste Seite des rumänischen Alltags, der weit mehr immer noch von leidvollen materiellen Entsagungen geprägt wird. Sowohl die wichtigsten Nahrungsmittel als auch optimistische Lebensperspektiven fehlen in großem Umfang. Die unmittelbar nach dem Volksaufstand registrierte Verbesserung der Lebensqualität war offensichtlich nur eine kurzfristig bemessene Sonderleistung der Rumänen. Inzwischen sind die materiellen Reserven erschöpft, die Vorratslager geräumt. Aber es kommt so gut wie nichts mehr nach. Das missratene ökonomische Erbe der Ceausescu zeigt erst jetzt sein wahres Gesicht und setzt heute den Rumänen nicht minder brutal zu als zuvor die Schergen der Securitate. Ab 17 Uhr ist in Temeswar wirklich alles duster und zu. Nicht nur Geschäfte, sondern auch Restaurants sind danach geschlossen. In der Provinz, in Hermannstadt oder Klausenburg etwa, werden die Lebensmittel bis auf Brot und Milch weiterhin in kleinen Portionen zugeteilt. In unserem Luxushotel in Temeswar brennen deprimierend nur kleine elektrische Birnen. Sie erhellen nur einige Stellen im Zimmer, aber nicht den ganzen Raum. Auch die nahe politische Zukunft des Landes nimmt die rumänische Bevölkerung mehr in Anspruch als Vergangenheitsbewältigung. Deshalb wird nur noch nebenbei gearbeitet. Die Front zur nationalen Rettung, bisher die oberste unpolitische Aufsichtsbehörde des Landes, existiert seit heute als eine politische Formation mit selbstständiger Struktur und Plattform und beteiligt sich unter gleichen Bedingungen an dem Wahlkampf wie die anderen 17 politischen Parteien, die am 20. Mai als Sieger aus den Parlamentswahlen hervorgehen wollen. Im Gegensatz zu früheren Beteuerungen verwandelt sie sich nämlich die Front zur nationalen Rettung nun doch in eine echte politische Partei, die allerdings auf die Unterstützung der Nomenklatura des früheren Regimes baut. Der Gesundheitszustand des früheren DDR-Staats- und Parteichefs Honecker hat sich weiter verschlechtert. Nach Angaben des Arztes Althaus ist er nicht vernehmungsfähig. Althaus hatte den 77-Jährigen vor kurzem operiert. Der inhaftierte ehemalige Staats- und Parteichef Bulgariens, Schivkov, wurde in ein Krankenhaus verlegt. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Sofia hat der 78-Jährige altersbedingte Gesundheitsprobleme. Inflation und Arbeitslosigkeit sind im Januar in Polen stark gestiegen. Nach Angaben des Warschauer Finanzministeriums erhöhten sich die Preise um durchschnittlich 68,2%. Im Dezember betrug der Preisanstieg 17,7%. Die Zahl der Arbeitslosen in Polen nahm im Januar auf 55.800 zu. Im Dezember waren 9.600 Arbeitslose registriert. Die polnische Regierung hatte Anfang des Jahres ein umfassendes Sparprogramm in Kraft gesetzt. In der lettischen Hauptstadt Riga haben Delegierte der verfeindeten Organisationen Aserbaidschanisches Volksfront und Armenische Nationalbewegung ihre ersten Direktgespräche aufgenommen. Sie sollen zur Beilegung der ethnischen Unruhen im Kaukasus führen. Die Nationale Rettungsfront, die Rumänien seit dem Sturz von Diktator Ceausescu regiert, will sich nach den Worten ihres Vizepräsidenten Ionescu heute auflösen. Allerdings verletzt. Der orkanartige Sturm, der seit 18 Uhr über das Saarland und die angrenzenden Gebiete hinwegfegt, hat Sachschäden in Millionenhöhe angerichtet. Polizei und Feuerwehr sind bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit im Einsatz. Trotzdem ist es nicht möglich, alle eingehenden Schadensmeldungen entgegenzunehmen und alle Gefahrenstellen abzusichern. Innerhalb von 3 Stunden registrierten die Polizeireviere Tausende von Anrufen. So etwas hat es im Saarland noch nie gegeben, sagte ein Sprecher der Saarbrücker Schutzpolizei. Die Polizei bittet nachdrücklich, nur in dringenden Fällen den Notruf anzuwählen. Der Sturm, der Höchstgeschwindigkeiten bis zu 145 Stundenkilometern erreichte, hat Dächer abgedeckt, Bäume umgeknickt und Eisenbahnlinien blockiert. In Sulzbach stürzte der Turm der katholischen Kirche auf das Hauptschiff. Die Kirche ist zerstört. Zahlreiche Straßen, auch Teilstrecken der Autobahn, mussten gesperrt werden. Besonders schlimm sieht es im Warnt und im nördlichen Saarland aus. Der Kreis Merzig hat Katastrophenalarm ausgelöst. Im Warnt sind 4 Ortschaften abgeschnitten, zahlreiche Dörfer und Stadtteile im Saarland sind zur Stunde ohne Strom. Stromversorgung. Die Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm weiter abflaut. Dann beginnen die Aufräumarbeiten und erst dann wird es einen ersten Überblick darüber geben, wie dieser Orkan im Saarland gewütet hat. Diesen Überblick hat zur Stunde noch niemand. Gorbatschow dem Zentralkomitee der KPDSU einen entsprechenden Programmentwurf vorlegen. Die ZK-Sitzung beginnt am Montag. München. Die Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa können nicht ohne Auswirkungen auf die NATO bleiben. Darüber waren sich die Teilnehmer der 27. Wehrkundetagung in München einig. Das ist die erste Bilanz des verheerenden Unwetters, das am Samstagabend über Rheinland-Pfalz tobte. Spitzengeschwindigkeiten zwischen 120 und 130 Stundenkilometern maß das Wetteramt in Trier. Das bedeutet Windstärke 12. Rekord in Trier um 17.40 Uhr. Eine Spitzenböe von 154 Kilometern in der Stunde. Im Kreis Trier-Saarburg auch die schwersten Schäden. Bei Oberemmel-Wilting hunderte von Häusern abgedeckt. Der Trierer Domvorplatz musste teilweise abgesperrt werden, da der Wetterhahn vom Orkan geknickt wurde und abzustürzen droht. Im Raum Kaiserslautern wurde einer Frau der Ausflug in den Otterberger Forst zum Verhängnis. Das Auto wurde von einem Baum getroffen. Die Frau auf dem Beifahrersitz war sofort tot. Der Mann konnte sich schwer verletzt zu einer Straße schleppen. In einer großen Suchaktion wurde dann seine Frau tot in dem Auto aufgefunden. Bei Johanniskreuz riss der Sturm eine 50-Meter-Schneise in den Wald. Ebenfalls durch einen umstürzenden Baum kam eine Autofahrerin auf der Hunsrück-Höhenstraße bei Waldesch ums Leben. In Neuwied wurde eine Traglufthalle abgerissen, Schaden hier allein 500.000 Mark. Zahlreiche Land- und Kreisstraßen sind gesperrt, ebenso derzeit noch die Bundesstraßen B8, B52, B214 und B421. Mit jedem Tag, so scheint es, rückt die deutsche Einheit ein Stück näher. Die Entwicklung geht mit einem Tempo vonstatten, das viele Pläne von gestern zu bloßer Makulatur werden lässt. Ausgerechnet langjährigen SED-Mitgliedern oder solchen, die es noch vor kurzem waren, wie der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer, kann es nun gar nicht schnell genug gehen mit dem Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten. Und es finden sich viele zusammen in diesen Wochen, auch die Betreiber umweltbedrohender Industrien. Sie finden sich oft in der gleichen unbequemen Lage, bedrängt und gescholten von aufgebrachten Anwohnern, Naturschützern, Bürgerinitiativen und Umweltpolitikern. Denn der Protest gegen die Müllberge aus dem Westen und gegen die Atomkraft sind auch im anderen deutschen Staat nicht mehr zu überhören. Zumal jetzt das ganze Ausmaß der Umweltgefährdung und Zerstörung zutage tritt. Wie soll es weitergehen? Hat die DDR die Chance zu einer ökologischen Wende? Umweltschützer in beiden deutschen Staaten rufen zur Wachsamkeit auf. Denn schon werden erste Weichen gestellt. Ein Beitrag von Reinhard Spilker. Beispiel Chemiegifte. Ob in Maulach, Rastatt oder Bitterfeld, ob in Leverkusen oder Leuna, die Last und die Risiken gefährlicher Produktionstechniken und umweltgefährdender Chemieabfälle sind die gleichen. Das wurde auf einem Berliner Ost-West-Treffen der Umweltverbände am vergangenen Wochenende von einem DDR-Grünen so geschildert. Ich komme aus Potsdam, aus der Müllimport-Hochburg. Wir sind ja umgeben von Vorkezin, Schöneiche und Rötehof und kriegen nun so in den letzten Wochen langsam mit, was wir immer geahnt haben, nämlich das, was dort wirklich stattgefunden hat und das, was uns zum Beispiel als Klärschlamm aus Hessen verkauft wurde, den man auch hätte auf den Acker packen können, wie noch vor einem Jahr gesagt wurde. Inzwischen zeigt sich, dass er nicht mal auf eine Deponie kann, schon gar nicht auf so eine wie Schöneicher Plan. Wir erfahren tagtäglich, was im Kernkraftwerk Lubmin sich wirklich abgespielt hat. Nicht nur der Block 4 und der Block 5, sondern die Ingenieure sagen inzwischen selber, dass das Ding ein Katastrophenkernkraftwerk ist und eigentlich auf einem ganz schmalen Grat wandert, schon seit Jahren. Die Geschäftemacher sind sich schon wieder einig. Wahrscheinlich schon am 10. November waren die ersten Unterschriften unter den Papieren. Und Kombinatsdirektoren, die bisher von Klassenkampf bei uns noch geredet haben, fallen sich jetzt in die Arme mit irgendwelchen Höchstdirektoren. Und dies wäre mein zweiter Wunsch. Auch die Grünen aus der Bundesrepublik und aus der DDR sollten zukünftig so eng wie möglich zusammenarbeiten, denn wir müssen uns wehren und wir werden uns sehr wehren müssen, glaube ich. Dankeschön. Das trifft auch für einen weiteren Industriezweig zu, die Stromwirtschaft. Furore macht in der DDR derzeit der Fall des bereits erwähnten Atomkraftwerks Lubmin. Mitarbeiter dieses sogenannten Kombinats, Bruno Leuschner, haben jetzt öffentlich ausgepackt, was sie wegen strenger Stasi-Geheimdienstkontrolle bisher für sich behalten mussten. Nämlich, dass die 5 Reaktoren ihres Atomkraftwerks bei Greifswald an der Ostseeküste eine gefährliche Zeitbombe darstellen, die jederzeit hochgehen kann. Im Hamburger Spiegel enthüllten sie, dass ihre aus der Sowjetunion gelieferten Reaktoren seit der Inbetriebnahme vor 17 Jahren immer wieder haarscharf an einer großen Katastrophe vorbeigeschrammt sind. So ereignete sich kurz vor Weihnachten 1975 in einem Reaktor des Kombinats ein Großbrand, der das Werk für mehrere Monate außer Betrieb setzte. Ursache war ein Schaltfehler, der nur durch einen Zufall nicht die Kernschmelze auslöste. Die Öffentlichkeit erfuhr erst jetzt davon. Einer der damals eingesetzten Sicherheitsingenieure bekannte nun, wie ein Wunder sei es damals gewesen, dass nicht weite Teile Norddeutschlands, Dänemarks und Schwedens radioaktiv verseucht wurden. Noch Mitte Januar hatte der Bonner Minister für Reaktorsicherheit Klaus Töpfer mit einer Expertengruppe das Kraftwerk besucht. Doch von seinem Gastgeber, dem Chef der DDR-Behörde für Atomsicherheit und Strahlenschutz, Staatssekretär Sitzlack, kein Sterbenswort darüber erfahren. Das hatte bei besorgten Ingenieuren des Kombinats den Ausschlag gegeben, endlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie handelten in der Sorge, Verharmloser auf beiden Seiten könnten jetzt gemeinsam versuchen, die Atomkraft über die angebrochene Vertrauenskrise, vielleicht die bisher größte in Deutschland, durch allerlei Tricks hinwegzuretten. Zum Beispiel durch die Schaffung einer gemeinsamen Sicherheitskommission aus ost- und westdeutschen Experten für Reaktorsicherheit. Eine solche Kommission ist in der Tat bereits benannt. Die Koordination liegt in den bewährten Händen des Staatssekretärs Sitzlack, der die beinahe Katastrophe von 1975 15 Jahre lang vertuschte und zuletzt wohl auch den Besucher aus Bonn verschwiegen hatte. Allerdings mehren sich die Indizien, dass man in Bonn durchaus über den Unfall von 1975 und auch über weitere gefährliche Ereignisse im Greifswalder Kombinat Bescheid wusste. Bei der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien bestätigte man dem Südwestfunk am Donnerstag, dass die Sicherheitskontrolleure dieser internationalen Behörde, der die Bundesregierung als maßgebendes Mitglied angehört, selbstverständlich von dem Unfall und den dadurch bedingten Betriebsausfällen erfahren hatten. Es darf also vermutet werden, dass die Verantwortlichen der Bonner Atombehörde sich damals willig in ein Schweigekartell der internationalen Atomgemeinde einreihten, um den Atomkritikern im eigenen Land, noch dazu auf dem Höhepunkt der öffentlichen Atomkontroverse um Wiehl und Brockdorf, keine neuen Argumente zu liefern. Was wusste Töpfer? Fragte die Bonner Opposition denn auch jetzt, als wenige Tage nach Töpfers Besuch in Greifswald mit 15-jähriger Verspätung nun endlich die Enthüllung kam. Könnte es sein, dass Töpfer über das Technikdesaster im DDR-Atomkraftwerk offiziell lieber gar nichts wissen wollte, um nicht durch ein dann fälliges öffentliches Verdammungsurteil die Kooperation zwischen den DDR-Kombinatsdirektoren und westdeutscher Atomindustrie zu gefährden? Längst wird ja auch in der DDR-Bevölkerung der Ausstieg aus der Atomkraft diskutiert. Erst am vergangenen Donnerstag erklärten Grüne West und Grüne Ost unisono, mit dem neuen Forum, angesichts der Greifswalder Offenbarungen, müssten alle Reaktoren stillgelegt werden, und zwar endgültig. Weil aber ja nun zusammenwächst, was zusammengehört, ergibt sich jetzt auch im Fall Greifswald ein aus der Bundesrepublik sattsam bekanntes Konfliktmuster. Auf der einen Seite das Atomestablishment, das sich auch durch große Unfallrisiken nicht von der Marschroute in die Atomzukunft abbringen lassen will. Auf der anderen Seite Atomgegner und Aktionsgruppen besorgter Bürger, die nach Alternativen rufen. Die Kombinatsdirektoren in Deutschland Ost setzen, so viel ist sicher, nunmehr auf Siemens. Wenn bei Ihnen von Ausstieg die Rede ist, dann meinen Sie die Abkehr von der diskreditierten sowjetischen Reaktortechnik, nicht den Verzicht auf Atomenergie. Zwischen den Atomkombinatsdirektoren und dem westdeutschen Reaktormonopol Siemens KWU laufen bereits Verhandlungen. Die nach Aufträgen dürstende bundesdeutsche Reaktorindustrie macht sich Hoffnung auf 3 bis 4 Reaktoraufträge. Von den aus Bonn jetzt nach Greifswald entsandten Experten der von Bundesminister Töpfer berufenen Reaktorsicherheitskommission ist eine grundsätzliche Infragestellung der Atomenergie nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Der langjährige Kommissionsvorsitzende Adolf Birkhofer ist für Bonn quasi von Amts wegen als Kronzeuge der grundsätzlichen Machbarkeit einer sicheren Atomtechnik unterwegs. Ergebnis der Inspektion dürfte daher sein, dass die DDR angesichts der mangelhaften sowjetischen Reaktortechnik zur Siemens KWU-Technik übergeht. Birkhofer und seine Experten vertreten ja die Auffassung, dass Reaktoren von Siemens KWU im Gegensatz zu manch anderen Fabrikaten sicher sind. Dieser Überzeugung wird auch schon mal ein Stück wissenschaftlicher Sachlichkeit geopfert, wenn es gilt, das auch von der Siemens Atomtechnik nicht beherrschbare sogenannte Restrisiko auf einen klaren Nenner zu bringen. So geschehen bei der Präsentation der deutschen Risikostudie letzten Juni in Mannheim, als der Auftraggeber, Bundesforschungsminister Riesenhuber, bereits auf die DDR Bezug nahm. Es war vor 2 Jahren noch überhaupt nicht anzunehmen, dass wir das erreichten, was wir jetzt haben, nämlich eine trilaterale Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Sowjetunion und der DDR über Reaktorsicherheit. Die Reaktorblöcke in der DDR sind aus der Sowjetunion geliefert. Und wir haben in mehrfacher Hinsicht, nicht zuletzt aus einem ganz eigenen Interesse, ein hohes Maß an Interesse daran, dass hier höchstmögliche und modernste Sicherheitstechnik so bald wie möglich eingesetzt wird. Garant für den hohen Stand der westdeutschen Sicherheitstechnik soll neben Siemens die von Klaus Töpfer benannte Reaktorsicherheitskommission sein, deren Vorsitzender in Mannheim das Ergebnis der von ihm verantworteten Risikostudie wie folgt darstellte. Was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass mit einer Häufigkeit von 1 zu 30.000 pro Jahr es zu schweren Schadenszuständen an Reaktoren kommt. Und zwar zu Schadenszuständen, die durch die Sicherheitssysteme allein nicht mehr beherrscht werden. Auch hier müsste man dann sagen, wie der Minister korrekt sagt, im Mittel alle 30.000 Jahre. Der Reaktorexperte Lothar Hahn vom Darmstädter Öko-Institut, einer der profiliertesten Kritiker der Reaktorsicherheitskommission und ihrer Sprachregelungen, sagte uns, was das im Klartext heißt. Die kleinen Eintrittshäufigkeiten oder Eintrittswahrscheinlichkeiten relativieren sich, wenn man sich anschaut, wie denn die Chance ist, dass es zu einem schweren Unfall kommt, zu einem Kernschmelzunfall, wenn wir derzeit 20 Anlagen bei uns nochmal 20 Jahre weiter betreiben. Dann kommen Sie rechnerisch auf eine Chance oder eine Wahrscheinlichkeit von circa 1% über den Daumen gepeilt. Das ist ja nun wirklich keine hypothetische Chance, sondern es ist eine ganz reale Wahrscheinlichkeit. 1%, dass wir, wenn wir Kernenergie weiter nutzen, im bisherigen Ausmaß, in den nächsten 20 Jahren beispielsweise einen schweren Unfall, einen Kernschmelzunfall erleiden. Auch die Folgen der Kernschmelze werden falsch dargestellt, sagt Hahn. Was passiert nach einem solchen Unfall? Es wurde vielfach behauptet, die Folgen sind nicht gravierend. Dies ist nach heutigem Wissensstand weltweit falsch und widerlegt. All die, die das über Jahre hinweg behaupten konnten und behauptet haben, sind Lügen gestraft worden durch die Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse besagen, dass bei Kernschmelzen bereits nach 2 bis 3 Stunden mit der Freisetzung großer Radioaktivitätsmengen zu rechnen ist, also für die meisten Menschen kaum Zeit zur Flucht bliebe. In den Ballungsräumen der Bundesrepublik und bei den hiesigen meteorologischen Verhältnissen wäre das Schicksal von Zehntausenden sofort besiegelt. Doch von diesen Erkenntnissen aus der Risikostudie fiel bei deren Darstellung durch den verantwortlich zeichnenden Experten Adolf Birkhofer kein Wort. Bevor deshalb Birkhofer und seine bundesdeutschen Atomgutachter nach Greifswald aufbrechen, um für die in Bedrängnis geratene Atomlobby der DDR die Kastanien aus dem Feuer zu holen, wäre so etwas wie eine hiesige Version von Umweltperestroika angezeigt. Wie zuvor in der DDR werden ja auch hier bei uns die Sicherheitsprobleme offenbar von den zuständigen Atomtechnikern verschwiegen. Wenn Sie in die Öffentlichkeit gehen und die Dinge so benennen, wie sie sind, sind Sie Ihren Job los. Dazu kommt, dass Sie sicherlich oft selber unzufrieden sind über dies oder jenes, aber dass sie letztlich doch im Laufe der Jahre einem Anpassungsprozess erlegen sind und hoffen, dass es gut geht, dass nichts passiert. Wie könnte man dieses System des Schweigens denn aufbrechen? Von wem müsste die Initiative ausgehen? Die Initiative müsste eigentlich natürlich von den zuständigen Behörden und Ministern ausgehen, aber von denen kann man es nicht erwarten. Die Initiative muss daher von der Bevölkerung ausgehen. Die muss darauf hinwirken, nehmen wir das Beispiel DDR, nehmen wir das Beispiel der grüne Tisch, der runde Tisch. Dort werden Weichen gestellt. Dort werden die Weichen in Richtung Transparenz gestellt. Meinungsfreiheit innerhalb der Großforschungszentren, das existiert ja bei uns nicht. Nur auf dem Papier. Wenn es um die Interessen der Atomindustrie geht, ist das Wort Meinungsfreiheit und Transparenz in Kernforschungszentren ein Fremdwort. Es müsste also sozusagen von der Ökologiebewegung aus der Bevölkerung heraus der Zwang ausgeübt werden, dass diese Verhältnisse hier geändert werden, dass die Forschungspolitik eine andere wird, dass das Gutachterwesen ein anderes wird, dass die staatliche Überwachungstätigkeit eine andere wird und so weiter und so weiter. Dies kann man nicht erwarten, dass es aus dem maroden System heraus selbst funktioniert. Es versteht sich wohl von selbst, dass der Diplomphysiker und Öko-Institutsmitarbeiter Lothar Hahn von Bundesminister Töpfer bisher in kein Gutachtergremium berufen wurde. Rund 2200 DDR-Bürger kommen Tag für Tag in die Bundesrepublik, kehren dem Scherbenhaufen, den die SED hinterlassen hat, den Rücken. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die Wirtschaft in der DDR zusammenbricht. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass DDR-Bürger durchaus bereit sind, im eigenen Staat anzupacken. Als die Industrie- und Handelskammer Nürnberg jetzt als erste ein sogenanntes Existenzgründerseminar in Gera veranstaltete, konnte sie sich vor Interessenten kaum retten. Viele mussten vertröstet werden. Werner Wild war für uns in Gera dabei. Nun weiß ich nicht, wie Sie das bewerten, aber ich als Einheimischer würde das schon so bewerten, dass sich das Lebensgefühl doch verändert hat, dass man, was meine Person anbetrifft, die Perspektive doch optimistisch sieht und ermuntert ist, was anzupacken, die Ärmel hochzukrempeln und im Lande zu bleiben. Das will ich machen. Ich bin 38 Jahre alt und denke, dass es nochmal eine Gelegenheit ist, einen Einstieg zu finden und was für die Gesellschaft, für die Menschen, für die Umwelt zu tun. Wolf-Rüdiger Hartmann hat seine Stellung als Maschinenbauer bereits gekündigt. Doch nicht, um in den Westen zu ziehen, sondern um sich eine neue Existenz als Unternehmer in der DDR aufzubauen. Beim Rat der Stadt Gera beantragte er einen Gewerbeschein, der prompt genehmigt wurde. In wenigen Monaten will er seinen Betrieb eingerichtet haben. Gartenbau, Landschaftsgestaltung, wir erbringen Leistungen für Kommunen und Private, weil wenn Sie durch die Stadt gehen, sicherlich gesehen haben, dass zwar im Zentrum die Dinge im Lot sind, aber an der Peripherie der Stadt, in den Wohngebieten, die entstanden sind, in Lusan, in Biblach und in anderen Bereichen, ist vieles im Argen. Und sicherlich teilen Sie mir die Meinung, wenn ich sage, dass das auch zum Lebensgefühl gehört, in einer schönen Umwelt wohnen, sich wohlfühlen. Und dafür will ich etwas beitragen. Das Interesse an Unternehmensgründungen im Bezirk Gera ist unerwartet groß. 560 Personen wollten am ersten Existenzgründungsseminar teilnehmen, das die Industrie- und Handelskammer Nürnberg gemeinsam mit der Kammer des Bezirks in Gera vom Mittwoch bis Freitag durchführte. Ein Novum der deutsch-deutschen Wirtschaftskontakte. Doch lediglich 50 potenzielle Unternehmer erhielten eine Einladung zum ersten Existenzgründungsseminar in der DDR. Die Palette der Unternehmensprojekte reicht von Landschaftsgestaltung über Speditionen, Gastronomie bis zu Softwareberatung und Anwendung. Hermann Weiße war bisher Projektleiter in einem Kombinat für Straßenbau. Er hat die Absicht, ein Unternehmen zur Vermietung von Baumaschinen zu gründen. Ein Entschluss aus leidvoller Erfahrung. Wenn ich die 15 Jahre nehme in der Volkswirtschaft, wo es sehr viele Probleme der Produktionsorganisation gab, unheimlich viele Mängel und wir uns immer gesagt haben, mein Gott, noch mal, wann kommt der Tag, wenn man endlich so arbeiten kann, wie man das möchte, wie man sich das denkt und wie es gehen könnte. Ich meine, jetzt kommt die Zeit, wo das möglich wird und ich möchte mit meinem Gewerbe auch in dieser Richtung die Effektivität in der Bauwirtschaft etwas anheben. Ich habe das bei Ihnen genau beobachtet in dieser Branche, was geht, wie geht das Ganze. Und erhoffe mir natürlich da auch eine gewisse Stabilität auch in der Zukunft. Denn wenn das drüben bestehen kann, sage ich, muss es hier erst recht bestehen können. Das erste deutsch-deutsche Existenzgründerseminar geht auf die Initiative von Christian Nowak von der IHK Nürnberg zurück. Dieses Seminar soll, das meine ich positiv, etwas den Bacillus der Marktwirtschaft drüben zum Gedeihen verhelfen und etwas die Menschen auch in die Lage versetzen, so machen wir es erfolgreich, als Vorschlag es zu übernehmen und dann wissen auch nicht nur die Teilnehmer, auch zum Beispiel Vertreter der Behörden, so sollten wir es auch machen, so werden wir es machen. Wir sind in der Zeit des Umbruchs und nur der, der weiß, was er fordern soll und auch fordert, bestimmt eigentlich das Tempo, was wir letztendlich für einen Aufbau des Mittelstandes in der DDR brauchen. Denn mittelständische Unternehmen gibt es im anderen deutschen Staat kaum. Die bis vor kurzem geltende Grenze von 10 Beschäftigten wirkte ebenso hemmend wie die hohe Steuerbelastung von über 90% Gewinnbesteuerung. Und 1972 wurden die meisten Privatunternehmen zwangsweise in Staatseigentum umgewandelt. Ehemalige Eigentümer wollen nun ihre Betriebe zurückhaben. Zum Beispiel Steffen Küppers. Er hatte bis vor 18 Jahren in der Nähe von Dresden einen Chemiebetrieb mit 70 Beschäftigten, den er noch bis 1986 als Angestellter des Kombinats leitete. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Gesellschaft eigentlich sogar noch besteht. Und das, was jetzt gelaufen ist, das war ein Raub, oder wie man das nennen will. Und die Schäden, die uns entstanden sind, für die denken wir, müssten wir einen Schadenersatz bekommen. Und mit dem könnten wir dann wieder in den Betrieb einsteigen. Also das Mindeste, was berechtigt wäre, das wäre das, dass man uns abverlangt, dass wir die Kapitaleinlagen wieder in den Betrieb reintun, die wir ja irgendwie ausgezahlt gekriegt haben. Obwohl viele, die ja natürlich schon irgendwie zum Leben gebraucht haben, aber da würde ich notfalls auch einen Kredit aufnehmen oder sowas. Aber das würden wir irgendwie hinkriegen. Man tut sich da sehr schwer jetzt hier und reagiert auch nicht auf unsere Forderung. Ob immerhin haben Sie ja vorhin gehört, dass ein Mechanismus schon festgelegt worden ist, überhaupt erstmal die Ansprüche zu sammeln bei den Wirtschaftsräten und so weiter. In der DDR wird eine regelrechte Welle von Existenzgründungen beginnen. Noch stehen die zukünftigen Unternehmer erst in den Startlöchern. Der andere deutsche Staat ist auf dem Weg, die Planwirtschaft über Bord zu werfen. Mit der Forderung nach Reformen und dem Verzicht der Kommunisten auf ihr Machtmonopol haben sich heute in Moskau über 100.000 Menschen zur größten nicht offiziellen Demonstration seit den 20er Jahren versammelt. Einen Tag vor der Plenarsitzung des Zentralkomitees der KPDSU rief der Reformer Jelzin auf der Kundgebung dazu auf, die kommunistische Partei umzustrukturieren. Es dürfe kein Parteimonopol mehr auf die Macht geben. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur Interfax will das ZK einen entsprechenden Entwurf beraten. In der Regierungszeitung Izvestia wurde von einem Wendepunkt in der Geschichte der 20 Millionen Mitglieder starken Partei gesprochen. Die Partei durchlaufe gegenwärtig die wohl schwierigste Zeit ihrer gesamten Geschichte. Die Kommunistische Partei des jugoslawischen Bundeslandes Slowenien hat sich vom Bund der Kommunisten Jugoslawiens abgespalten. Den Bund gebe es für die Slowenen nicht mehr, sagte ein Parteisprecher heute nach einer Sonderkonferenz in Laibach. Es solle nun eine Partei aufgebaut werden, deren Statuten und Ziele an denen der Sozialdemokratie ausgerichtet seien. Ferner haben sich die Kommunisten Sloweniens umbenannt. Statt Bund der Kommunisten Sloweniens heißen sie nun Partei der Demokratischen Erneuerung, PDE. Nach den Worten des Parteisprechers hat Slowenien allerdings nicht die Absicht, den Vielvölkerstaat Jugoslawien zu verlassen. Die Namensänderung unterstreiche die demokratische Orientierung und die reformerische Einstellung der Partei. Die DDR-FDP hat heute auf ihrem Gründungskongress in Ost-Berlin ohne Gegenstimmen ein vorläufiges Statut und Programm beschlossen. Das von den etwa 130 stimmberechtigten Delegierten verabschiedete Papier enthält im Wesentlichen die politischen Grundpositionen der Liberalen in der Bundesrepublik. Nach dem Statut gliedert sich die Ost-FDP in 6 Landesverbände. Organe der Partei sollen neben dem Parteitag ein Hauptausschuss und ein Gesamtvorstand sein. Weiterhin unklar verläuft die politische Entwicklung in Rumänien. Nachdem es noch am Freitag geheißen hatte, der Rat zur Front der nationalen Rettung, das eigentliche Machtorgan nach dem Sturz des Diktators Ceausescu, der gleichsam eine Überregierung und ein Ersatzparlament in einem ist, habe sich aufgelöst, wurde diese Erklärung heute dementiert. Jetzt ist nur noch von einer Umbildung die Rede. Mit Silviu Brucan ist wieder einer der führenden Köpfe der Front aus dem Gremium ausgeschieden. Alles deutet darauf hin, dass es sich um taktische Manöver des Rates handelt, seine eigene Position zu festigen und sich günstige Voraussetzungen für die Wahlen am 20. Mai zu verschaffen. Ein Beitrag von Georg von Hübenet. Nicht nur die Not, sondern auch das Bestreben, die Macht zu behalten und dabei sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, undemokratisch zu sein, macht erfinderisch. Unter diesem Aspekt ist der Beschluss, der Front zur nationalen Rettung zu verstehen, sich als Rumäniens oberste zivile Führung aufzulösen und am kommenden Freitag dem Provisorischen Rat der Nationalen Union Platz zu machen. Die Aufgabe dieses Provisorischen Rates wird sein, bis zu den Parlamentswahlen am 20. Mai als eine Art parlamentarische Aufsicht der zurzeit im Amt befindlichen rumänischen Regierung zu wirken, die wiederum bis zu den Wahlen weiterhin Ministerpräsident Roman leiten wird. Die Mitglieder des genannten neuen Provisorischen Rates der Nationalen Union müssten aktive Teilnehmer an der Revolution sein, heißt es in der Proklamation, also Intellektuelle, Wissenschaftler, Arbeiter, Bauern, Jugendliche, Studenten und Vertreter der nationalen Minderheiten. Es handelt sich somit um ein repräsentatives Gremium aller Bevölkerungskreise, das aufgrund seiner vielschichtigen Zusammensetzung politisch höchst wahrscheinlich unwirksam sein wird. Dies ist offensichtlich auch die Absicht jener Männer, die heute die Macht in Rumänien ausüben, vor allem von Staatspräsident Ilescu. Er ist zurzeit die herausragende politische Persönlichkeit in Rumänien. Das wird von Tag zu Tag deutlicher. Freilich ist Ilescus demokratische Legitimation umstritten. Die Front zur nationalen Rettung stützte sich bisher vor allem auf Renegaten, Bonapartisten und Vertreter der Nomenklatura des Ceausescu-Regimes. Auch Ilescu zählt dazu. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere war er Sekretär des Zentralkomitees der rumänischen KP, also einer der engsten Mitarbeiter des inzwischen hingerichteten Diktators Ceausescu. Da auch Ministerpräsident Roman und die kommandierenden Generale Militara und Stanulescu, die jetzt praktisch die Macht in ihren Händen halten, Repräsentanten der Nomenklatura des frühen Ceausescu-Regimes sind, wird die Front zur nationalen Rettung, die sich jetzt in eine unabhängige politische Partei mit eigener Führungsstruktur und eigenem Programm verwandelt, Vorteile davon haben. Die in jüngster Zeit registrierten Gegendemonstrationen der Arbeiter gegen die politisch Andersdenkenden deuten zudem an, dass es der Front zur nationalen Rettung bereits gelungen ist, mit den Methoden, die den Kommunisten eigen sind, die Arbeiter für die Ziele der nationalen Front weitgehend zu organisieren. Aus den Wahlen am 20. Mai werden wahrscheinlich die Machtstrukturen des früheren kommunistischen Regimes als Sieger hervorgehen, ohne dass dabei die kommunistische Partei im Wahlkampf erwähnt wird. Zum Schluss kommen wir noch einmal zum ersten Thema unserer Sendung zurück, in dem es um die Bündniszugehörigkeit eines vereinigten Deutschlands ging. Einheit gegen Bündnis lautet die Frage in unserer Kolumne. Klaus Bölling beantwortet sie. Der Kanzler, obwohl er sich lange schon nicht mehr als Enkel Konrad Adenauers dargestellt hat und insgeheim vielleicht doch davon träumt, der Kanzler der deutschen Einheit zu werden, mag sich gestern Abend dann doch an das große Vorbild erinnert haben. Helmut Kohl gab vor den Kameras in Davos zu erkennen, dass die Sowjetunion, auch wenn sie heute in einem akuten Schwächezustand sich befindet, eine Weltmacht bleibt. Sie bleibt es für uns Deutsche auch dann, wenn sie für eine längere Weile als Faktor der internationalen Politik mit den Vereinigten Staaten nicht Schritt halten kann. Sie bleibt es mit und ohne Gorbatschow. Wie Konrad Adenauer, wie jeder Kanzler seither, weiß Helmut Kohl, dass wir über die Vereinigung der Deutschen unter welcher Konstruktion auch immer nicht alleine beschließen können, auch jetzt nicht, da Gorbatschow die sprichwörtliche deutsche Karte gleichsam aus der Hand gegeben und das Recht der Deutschen auf nationale Einheit grundsätzlich anerkannt hat. Das Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion ist angesichts der Umwälzungen in der Mitte Europas eher noch größer geworden. Es sind vielleicht nicht bloß Krämer und Kleingeister, die an Willy Brandts Äußerung etwas zu mäkeln finden, jetzt sei alles gelaufen. Nach seinem schönen Satz, dass zusammenwachsen werde, was zusammengehöre, den die Geschichtsschreiber aufbewahren werden, wird jenseits unserer Grenzen nun doch immer häufiger und auch sorgenvoll über Richard von Weizsäckers Hinzufügung geredet, die beiden Teile Deutschlands sollten besser nicht zusammen wuchern. So viel anders als diese von vielen überhörte Warnung des Bundespräsidenten ist auch Gorbatschows Warnung nicht gemeint, die Wiedervereinigung dürfe nicht zu einem Durcheinander führen. Wir sind bereits Zeugen eines Durcheinanders der Gefühle und wir können, wenn uns nicht jede Selbstkritik abhanden kommt, die Zeichen nationaler Trunkenheit kaum noch übersehen. Viele, die zu unserer politischen Führungsschicht zählen, scheinen von einer Art patriotischer Hektik befallen zu sein und auch der Kanzler selber erweckt den Eindruck, dass er im Widerstreit zwischen rationaler Abwägung und emotionalen Neigungen nur mühsam eine klare Position zu finden weiß. Der heraufziehende Bundestagswahlkampf gibt einer Politik der Nüchternheit wohl auch wenig Chancen. Noch vor ein paar Monaten, als es so aussah, als wollten die Revolutionäre in Leipzig und anderswo eine demokratische DDR mit eigener Identität, haben manche bei uns gesagt, dass 16 Millionen doch nicht über 60 Millionen verfügen dürften. Wollten die Bundesdeutschen die staatliche Einheit, so sagten sie, hätten die DDR-Deutschen das zu akzeptieren. Heute fliehen täglich um die 2000 DDR-Deutsche in diese Einheit hinein. Man muss da nicht vom Druck der Straße sprechen, denn das klingt böse und überheblich. Aber ändert das etwas an den riesigen Problemen, die eine bloße Übernahme der da niederliegenden DDR durch die Bundesrepublik aufwirft? Können bald 50 Jahre Trennung und eine höchst verschiedene innere Entwicklung der Menschen in beiden Staaten einfach durch Beschluss aufgehoben, geistig und emotional bewältigt werden? Wir geraten nicht erst in einen Rausch, wir scheinen in diesem Rauschzustand schon mittendrin zu sein und, wie so manches Mal schon in unserer Geschichte, sollen nun von einigen mindestens Fronten aufgerissen werden zwischen guten und weniger guten Patrioten, zwischen denen, die das einige Vaterland ohne alle Umwege erreichen wollen und denen, die lieber einen organischen Prozess sehen möchten, der sich nach einem gründlich durchdachten Konzept vollzieht. Für ein solches Konzept scheinen viele unserer Politiker gar nicht mehr die Zeit zu haben. Sie lassen sich ihr Handeln von den Menschen vorschreiben, die, verständlich genug, die einfachste Lösung herbeizuzwingen suchen. Die aber ist wohl nicht die beste, weder für das Land jenseits von Elbe und Werra, noch für die Bundesrepublik und auch nicht für die vielen europäischen Nachbarn, die sich abermals vor einer großdeutschen Hegemonie zu fürchten beginnen. Der Kanzler hat gestern auf solche Ängste mit dem Gedanken bündnisübergreifender Sicherheitsstrukturen zu antworten versucht. Das hört sich gut an. Darüber muss dann aber mit allen Partnern noch gründlich geredet werden. Noch stehen 380.000 sowjetische Soldaten in der DDR und mehr als 250.000 Amerikaner auf bundesdeutschem Boden. Die militärischen Allianzen sind nicht gleichsam wegzubeschließen. In anderem Zusammenhang hat Richard von Weizsäcker einmal zum Innehalten geraten. Es ist wahr, der Zeitdruck wächst, stündlich fast. Nur, denke ich, wird nichts Gutes dabei herauskommen, wenn sich die Regierenden diesem Zeitdruck einfach ausliefern.